Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Mein Name ist Holger Gitzeller und es geht heute um die wenig bekannte Weltsprache Aramäisch. Wie kommt man dazu? Es ist kein Gegenstand, für den man sich als Außenstehender normalerweise entscheidet, wegen der Anziehungskraft einer bestimmten Kultur, Religion, Literatur, wie das bei der klassischen Philologie der Fall ist, oder der Ägyptologie, Indologie, Sinologie, den europäischen Philologien, sondern das ist eher wie eine Katze, die einem zuläuft und die man dann im Laufe der Zeit liebgewinnt. Das Besondere an Aramäisch, und ich verzichte hier bewusst auf den Artikel, ist, dass es nicht eine Sprache ist, die verbunden ist mit einer erkennbaren kulturellen oder politischen Tradition, sondern zerfällt in sehr viele Varianten, die zu derselben Sprachfamilie gehören und auch eine erkennbare Grundstruktur haben, aber sich im Vorderen Orient seit jetzt 3000 Jahren in ganz verschiedenen politischen, gesellschaftlichen und kulturellen Kontexten verbreitet haben. Das ist das Besondere, also die Verschiedenheit, die Verbreitung in ganz unterschiedlichen Kontexten. Wir denken sehr stark von der Kategorie der Muttersprache her. Das heißt, die eine Sprache, die bestimmend ist für die innersten Regungen, die auch die Äußerung einer bestimmten Kultur dann prägt. Das gibt es auch im Bereich aramäischer Sprachen. Aber für einen Großteil der Überlieferung in diesen 3000 Jahren können wir viele Menschen, die diese Schriftzeugnisse hinterlassen haben, nicht eindeutig einer bestimmten Sprechergemeinschaft zuordnen. Und das ist auch das Interessante, weil es nämlich von Anfang an dazu geführt hat, dass aramäische Sprachen Kanäle des Wissensaustausches waren. Ist klar, also verschiedene Leute in verschiedenen Gegenden, die auch verschiedenen kulturellen Traditionen angehörten, haben Sprachen gesprochen, die zum großen Teil, in der Antike zumindest, gegenseitig verständlich waren. Und so konnte Wissen sich verbreiten. Das geht um Verwaltungstraditionen, Rechtstraditionen, auch religiöse Überlieferungen. Und im Laufe der Zeit haben sich einige dieser verschiedenen aramäischen Sprachen verstetigt zu Literatursprachen. Das heißt, sie wurden standardisiert, fixiert, so dass sich der Kern der Grammatik kaum oder gar nicht mehr veränderte im Laufe der Zeit. Und das hat dazu geführt, dass Wissen über Jahrhunderte verfügbar blieb. Wenn Sie zum Beispiel einen deutschen Text aus dem 8. Jahrhundert nehmen, Lorscher Bienensägen oder so, dann werden Sie es als Muttersprachler nicht so einfach verstehen. Aber wenn man eine der aramäischen Literatursprachen lernt, also wie das christlich-syrische oder die jüdisch-aramäischen Literatursprachen, dann hat man Zugang zu Wissensspeichern, die teilweise aus dem 3., 4., 5. Jahrhundert kommen. Die Talmude in der rabbinischen Tradition etwa oder die christlich-syrische Hymnendichtung und die, aus denen sich immer noch die religiöse Überlieferung und Praxis speist. Und das ist eigentlich das Faszinierende, diese Vermittlungsfunktion des Aramäischen über ganz verschiedene politische Systeme, Gesellschaften, Kulturen und die Verstetigung von Wissen über die Jahrhunderte. Und das hat mich selber auch dann im Laufe der Jahre dazu geführt. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, sowohl an den Empfangsgeräten als auch hier in unserem gläsernen Studio in Schwabing. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute den Herrn Holger Gitzeller dabei habe. Und er wird uns sein Buch vorstellen in der Reihe der Histothek, die auch von der Gerda Henkel Stiftung unterstützt wird und vom C.H. Beck Verlag. Und zwar geht es um Aramäisch. Und der Untertitel ist Weltsprache des Altertums. Es gibt sicherlich eine Menge Dinge, die wir dazu besprechen werden. Und ich freue mich auf jeden Fall darauf, dass wir das tun. Ich bin auch heute nicht ganz allein und freut mich also ganz besonders. Ich habe einen Co-Moderator, passt heute besonders gut. Und zwar ist das der Matthias Pöllmann. Vielleicht sagst du gleich zu Anfang noch kurz, wer du bist. Mein Name ist, also wie gesagt, Matthias Pöllmann. Ich bin evangelischer Theologe und Religionswissenschaftler und im Hauptberuf Beauftragter für Weltanschauungsfragen der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern. Und ich bin natürlich sehr interessiert an diesem Thema. Es ist natürlich erstmal eine fremde, aber auch interessante Welt. Und ich freue mich, wenn wir jetzt ins Gespräch kommen. Ja, und ich würde Sie bitten, Herr Gitzeller, kurz den Zuhörern zu sagen, wo Sie tätig sind, was ist Ihre Profession, damit Sie wissen, was für einen Experten wir hier sitzen haben. Ja, ich bin Inhaber des Lehrstuhls für alttestamentliche Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der LMU hier in München. Aber ich war zuvor 15 Jahre Inhaber des Lehrstuhls für Hebräisch und Aramäisch in Leiden in den Niederlanden. Und dieses Interesse am Aramäischen, das vor meiner Leidener Zeit sich herauskristallisiert hat, das ich aber da natürlich entsprechend gepflegt und verstetigt habe, das nehme ich mit und betreibe das Fach, das mir zugeteilt ist, die alttestamentliche Theologie, auf eine Weise, die ich interessant finde und die sich vielleicht ein bisschen von dem unterscheidet, was zumindest in Deutschland gängig ist. Mhm. Da spielen die Sprachen, das Aramäische, aber auch das Hebräische und andere, Phönizisch zum Beispiel, eine sehr große Rolle, weil es mir darum geht, vor allem Texte zu erschließen aus den einzelnen Feinheiten heraus. Das können Schattierungen einzelner Wörter sein, das können bestimmte Konstruktionen sein und darauf versuche ich dann Schritt für Schritt, wenn man das jetzt mal ein bisschen prätentiös formuliert, eine Ideengeschichte aufzubauen. Ich bin gespannt, wie wir da im Laufe des Gesprächs noch näher darauf zurückkommen, aber damit wir erstmal so richtig ins Gespräch kommen. Wir kennen uns ja nicht alle schon längere Zeit, sondern wir haben uns ja auch gerade erst heute kennengelernt. Etwas vielleicht ganz Allgemeines. Wie sieht es aus? Was war das Verrückteste, was Sie jemals gemacht haben? Naja, das ist das Problem, was ich selber als verrückt wahrnehmen würde und was andere als verrückt wahrnehmen. Also es kann durchaus sein, dass ich Sachen gemacht habe, die völlig exzentrisch rüberkommen, aber die für mich völlig normal sind. Also ich kenne ja nur mein eigenes Gehirn und weiß nicht, wie andere Leute denken. Also das überlasse ich der Außenwelt nicht, dass es mich besonders kratzen würde, ob Leute das, was ich mache, verrückt finden oder nicht. Aber ich glaube, die Entscheidung, sich so einem Gegenstand zuzuwenden, die lag gar nicht nahe. Also ich habe von Haus aus her einen Mittelstandshintergrund. Also meine Eltern waren Kaufleute. Das könnte schon sein, dass das in diesen Bereich fällt. Also der eine oder andere, das kann ich nachvollziehen, der eine oder andere hat gesagt, was machst du da eigentlich oder sowas? Also das ist schon eine verrückte Geschichte. Das kann schon sein. Es hat mich nie besonders interessiert. Ich habe es nie besonders wahrgenommen. Und ich habe das gemacht, was mich interessiert hat, mich Gegenständen zugewandt, die ich für wertvoll hielt. Und meine Eltern haben mich von Anfang an auch darin wirklich mit aller Kraft unterstützt. Insofern ist das, was jetzt vielleicht als Verrücktheit rübergekommen ist, auch an mir abgeperlt. Relativ, auf jeden Fall. Nee, verstehe ich. Das ist natürlich so. Wir wollen ja heute auch sondern schwerpunktmäßig über Aramäisch sprechen. Können Sie uns vielleicht eine Begrüßung in aramäischer Sprache sagen? Ja, die Standardbegrüßung ist Schlama, ursprünglich, oder Schlomo, wie es heute die syrische Orthodoxen aussprechen. Das heißt Friede oder Hallo. Das ist ein alter Gruß tatsächlich. Es gibt, wenn man ein bisschen kramt im Gedächtnis, wahrscheinlich mehr aramäische Wörter, als man denkt. Und wenn Sie mal gehört habt, gerade im Bereich des Gottesdienstes, Maranatha zum Beispiel, unser Herr komm, oder aus den Evangelien, Talita kum, Mädchen steh auf, Ephata, öffne dich, oder auch bestimmte Namen, Gabata, Golgotha. Okay. Im Neuen Testament, das sind alles aramäische Wörter. Das kann man an der Endung sehen. Dieses Ta, der bestimmte feminine Singular, das sind in der Tat aramäische Wörter. Oder wenn Sie indisch essen gehen, also Tandoori-Gerichte, da ist das Wort Tanur, Ofen drin. Aha. Und wie gesagt, man sieht, es gibt eigentlich mehr, als man denkt. Aber das sind natürlich Einzelwörter und die Herausforderung beim Aramäischen ist, den Zusammenhang zu sehen. Und darum geht es mir auch in dem Buch. Nicht diese ganz verschiedenen Erscheinungsweisen der Sprache, die doch zusammenhängen. Aber wie? Was ist der historische Grund? Was sind die Kanäle, über die diese Sprache und das mit ihr verbundene Wissen sich verbreiten konnte? Mhm. Vielleicht nochmal auf eine Grundsatzsicht auf das Buch. Sie sagen ja, dass es in dem Untertitel, dass es sich um die erste Weltsprache letztendlich handelt. Ich bin mehr mit China vertraut. Und für mich ist das dann so, die älteste sozusagen Schriftsprache, die wir haben, ist ja das Chinesische, nach meinem Verständnis jedenfalls. Das verstehe ich sofort, weil ich habe vor Grabsteinen gestanden, die tausende von Jahren alt sind und die ich dann lesen konnte quasi. Das ist ja erstaunlich eigentlich. Wie ist es mit dem Aramäischen? Ja, es ist ein Titel, der auf den Wunsch des Verlags zurückgeht. Die erste Weltsprache ist versetzt von einem anderen Buch, das ich geschrieben habe. Das ist eine Geschichte der aramäischen Sprache und in diesem geht es doch um etwas anderes. Ich hätte es selber das Weltreich der Schreiber genannt. Gut, also bei der Titelwahl spielen natürlich alle möglichen Kriterien eine Rolle. Möglicherweise wäre es mir so gegangen wie Brian Walton, der im 17. Jahrhundert eine mehrsprachige Bibelausgabe herausgegeben hat, ein wunderbares Buch. Es hat keine Leser gefunden und er ging in Konkurs. Ja. Insofern vertraue ich da dem Urteilsvermögen des Verlags, aber das Weltreich der Schreiber führt auch näher an den zentralen Punkt des Buches in diesem Zusammenhang. Vielleicht mal über Weltsprache gesprochen. Es gibt keine wasserdichte Definition, was das ist. Also da ist natürlich immer auch Raum für Subjektivität. Aber man kann sagen, bei Weltsprachen, das sind erstmal Sprachen, die über einen größeren geografischen Raum verwendet werden, stabil über auch eine längere Zeit. Und das ist ein weiteres wichtiges Kriterium, die von Menschen als Zweit- oder Drittsprache verwendet werden, die sonst andere Sprachen sprechen und die halt beitragen zur überregionalen Kommunikation. Und in dem Sinne wäre das Aramäisch, das, oder wäre eine Form des Aramäischen tatsächlich in meinem Verständnis eine Sprache, die zuerst im Vorderen Orient die gesamte bekannte Welt, also von Ägypten bis was heute Afghanistan und Pakistan ist, abgedeckt hat als Verwaltungssprache. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kam es denn dazu, dass es sich überhaupt zu einer solchen flächendeckenden und universellen Sprache oder einer universalen Sprache entwickelt hat? Ja, das ist bei der Geschichte des Aramäischen ein zentrales Problem. Man kennt das oft von Weltsprachen, dass sie sich verbreiten, zum Beispiel mit dem Kolonialismus. Genau, ja. Expansion von politischen Strukturen. Oder auch mit bestimmten Religionen oder durch kulturelle Vorrangstellung. Und beim Aramäischen ist es komplizierter, weil keiner dieser Faktoren eine ausschlaggebende Rolle gespielt hat, sondern verbreitet wurde das Aramäische zum großen Teil von Leuten, die es da nicht als Muttersprache verwendeten, sondern die es aufgegriffen haben. Man kann sehen, schon in den allerersten Textzeugnissen, dass diese Bewegung nach außen und über Land da ist. Aramäische Sprachen wurden sehr früh auch von Leuten gesprochen, die es wahrscheinlich mit Muttersprache erlernt haben. Das kann man sehen, aber zunächst in bescheidenem Ausmaß. Und es war vor allem im Bereich der altorientalischen Weltreiche, also zunächst der Syrer, im 9., 8. Jahrhunderts, dann der Babylonier im 7., 6. Jahrhundert, dass sich Aramäisch von Syrien aus weiter verbreitete, nach Osten und auch nach Süden. Vermutlich spielt Migration eine Rolle. Gruppen von Menschen, die dann ins Assyrische Reich gezogen sind. Handelsbeziehungen spielten sicherlich eine Rolle. Aber letztlich auch der Wunsch in meiner Perspektive dieses Gebiets der östlichen Mittelmeerküste, also was heute Syrien ist, Libanon, Jordanien, Stadt Israel, zu erschließen. Das war ein geopolitisch sehr wichtiges Gebiet. Und da haben sich am Beginn des ersten Jahrtausends vor Christus städtische Strukturen mit Verwaltungen herausgebildet, die alle eine neue Schrift verwendeten. Nämlich die Alphabetschrift. Direkte Vorgänger eigentlich unserer eigenen. Wobei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es um 22 Buchstaben geht hier im Aramäischen, oder ja, habe ich das falsch? Ja, das ist nochmal eine Vereinfachung. Also die ursprünglich früheren Gestalten der Alphabetschrift hatten nochmal mehr, also um die 30. Ah, okay. Und das habe ich dann vereinfacht, aber in der weiteren Entwicklung im Griechischen und lateinischen Alphabet sind dann auch neue Buchstaben hinzugekommen. Mhm. Aber Sie können es zum Beispiel sehen, auch in der Reihenfolge, also A, B, C, das ist eine Reihenfolge, in der man auch schon im frühen ersten Jahrtausend vor Christus in Syrien und anderen Gebieten die Buchstaben gelernt hat. Mhm. Das ist also Teil dieser kulturellen Tradition. Die Formen wurden weitergegeben und eben auch die Namen der Buchstaben sowie ihre Reihenfolge. Und um zu der Frage zurückzukommen, ich bin der Meinung, dass das ein wichtiger Faktor war, es ist ein geopolitisch wichtiges Gebiet, das man sich erschließen wollte. Und da war Aramäisch die nächstliegende Sprache. Also diese Verwaltungen haben alle auf eine kompatible Weise funktioniert. Also wie gesagt, das gleiche Schriftsystem. Die Sprachen teilen auch eine sehr ähnliche Struktur. Und wenn man eine davon kennt, dann fallen die anderen leichter. Und für die Assyrer war Aramäisch dann die nächstliegende Wahl, auch wegen des Grenzgebietes und dieses Grenz dann auch an Syrien. Leute aus Syrien sind dann ins Assyrische Reich auch gezogen, Händler, möglicherweise auch Deputierte in einem gewissen Umfang, Schreiber, Beamte, Experten haben diese Sprache und das Wissen mitgebracht. Und im Gegenzug hat man das Schritt für Schritt mehr ratifiziert und man kann sehen, in den ersten Jahrhunderten geht es nicht um eine Sprachpolitik von oben her, also wie zum Beispiel im Kolonialismus, dass man Stäbe von Beamten exportiert, sondern um eine Anerkennung einer Dynamik, die es schon gegeben hat. Und das schlägt dann um im späten 6. Jahrhundert unter den Persern, die altorientalischen Reiche, sind eigentlich eine Sukzession von Herrschaften. Mhm. Also Babylonier, Perser, das geht ineinander über. Und oft werden auch Verwaltungsstrukturen übernommen. Und die Perser haben diese schon bestehende Dynamik aufgegriffen und diese aramäische Sprache weitgehend standardisiert, fixiert und dann von oben her installiert als Verwaltungssprache. Und das hat dazu geführt, dass es ein Netz von Beamten gab in diesem ganzen gigantischen Gebiet, also wie gesagt von Nordafrika bis was heute Afghanistan und Pakistan ist, die einander in der Schriftsprache verstehen konnten und die auch kompatible Rechts- und Verwaltungstraditionen hatten. Mhm. Also das ist eine Form von früher Globalisierung. Und diese Schrifttradition hat auch die politischen Strukturen, die sie hervorgebracht hat, haben überlebt. Und hat sich dann im Laufe der Zeit verwandelt in neue Literatursprachen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der zur Weltgeltung des Aramäischen beigetragen hat, diese Verwandlungsfähigkeit. Goethe hätte seine helle Freude daran gehabt. Und er kam auch im Leben ein paar Mal mit dem Aramäischen in Berührung, hat es aber offenbar nie weiter verfolgt. Aber ich glaube, er weiß nicht, was er verpasst hat. Wir sind Literaturradio. Das war natürlich eine wunderbare Vorlage. Gehen Sie noch ein bisschen mehr darauf ein, was Sie meinen, Goethe hätte seine Freude gehabt oder hatte Berührung damit. In welchen Beziehungen? Also Goethe hatte zumindest gesagt, das ist Dichtung und Wahrheit. Da muss man mal schauen, was Dichtung und was Wahrheit ist. Natürlich, dass er als Kind sehr intensiv Hebräisch gelernt hat. Aha. Und selber auch mal das Hohelied übersetzt. Das ist erhalten. Okay. Und da läge es natürlich nahe, ein Teil des Alten Testaments ist ja auf Aramäisch geschrieben, so bin ich damit in Berührung gekommen. Also ich hatte Hebräisch auf dem Gymnasium und dann wollte ich auch ein bisschen mehr wissen. Das scheint er nicht verfolgt zu haben. Und dann war er ja in Rom und er schreibt in seiner italienischen Weise darüber, dass er dann an der Propaganda Fide, der Institution für die Ausbildung von Klerikern in den Missionsgebieten, da einmal Leute erlebte, die an einem bestimmten Tag dann in Gedichte oder sonst was Hymnen in ihrer eigenen Sprache rezitierten, darunter Syrisch. Ah, verstehe. Ja. Aber ich vermute, römische Schönheiten haben ihn davon abgehalten, also in steinerner und fleischlicher Form sich dem weiter zu widmen. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und dann gibt es noch einen, das ist der dritte Beleg, der mir einfällt. Also nicht, dass ich lese gerne viel Goethe. Nicht, dass ich die Weimarer Ausgabe im Kopf hätte, so weit geht es nicht. Aber dann ist ein weiterer Beleg, der mir einfällt. Eine Tagebuchnotiz. Er hatte einmal Wilhelm Gesenius getroffen aus Halle. Mhm. Das ist der Autor eines Wörterbuchs und einer Grammatik, die in späteren Erscheinungsformen auch heute immer noch verwendet wird. Der Gesenius, genau. Und den hatte er getroffen und dann schreibt er auch, dass er offenbar unter dem Eindruck dieses Gespräches sich auch mit Werken des Gesenius mal beschäftigt habe. Verstehe. War es dann doch im Ansatz da. Ich hätte ihm empfohlen, weiterzumachen. Denn wie gesagt, diese ständigen Verwandlungen, das hätte ihm gefallen. Hätte ihm gefallen, das ist ja nicht so schlecht. Sie haben ihm auch noch Stichwort Syrien gesagt. Wann immer man in Ihrem Buch liest, und es kommt immer wieder Syrien drin vor, ich mochte Syrien enorm gern. Ich habe das auch gearbeitet teilweise, und es ist ja nun völlig zerstört, da ist ja nichts mehr von übrig. Aber egal wie, wann und wo man aufschlägt, Syrien spielt eine Rolle. Warum ist das so eine wahnsinnig wichtige Rolle? Weil es das ursprüngliche Kernsprachgebiet ist. Das heißt, die ersten Textzeugnisse und auch die ersten aramäischen Namen kommen aus diesem Gebiet. Der einheimische Name Aram, von dem auch die Sprachbezeichnung aramäisch abgeleitet ist, das ist eine geografische Bezeichnung, die wahrscheinlich, das sind natürlich keine alten Landkarten aus der Zeit, die wahrscheinlich ungefähr übereinstimmt mit dem Gebiet der syrischen Wüste. Das heißt, das ist die Wiegezahme oder der aramäischen Sprachen mit einer Verschiedenheit. Und aus den aramäischen Muttersprachen, die sich von Syrien aus verbreiteten, also wie gesagt, dann nach Osten, Mesopotamien, auch nach Syrien, in die südliche Levante, sind auch immer wieder Impulse ausgegangen für neue Schriftsprachen. Das ist dann auch ein Teil dieses Verwandlungsprozesses. Schriftsprachen entstehen und vergehen. Und im Bereich des Aramäischen werden sie halt immer wieder neu mit Leben gefüllt durch die Muttersprachen. Das ist die Muttersprache durch die Erstsprache, die lebendigen Sprachen. Und die gehen eben von diesem alten Kulturgebiet Syrien aus. Verstehe. Also das ist sozusagen die Wiege des Aramäischen und lange Zeit auch das Herz der Entwicklung. Und daraus hat das Aramäische sich dann verbreitet. Über das Festland, nicht wie die phönizischen Sprachen, dann über das westliche Mittelmeergebiet. Das ist dann vermutlich auch der Grund, weshalb wir das Alphabet haben, die Alphabetschrift. Verstehe. Und insofern waren diese Verbreitungsprozesse komplementär, und das Aramäische ging danach im Osten und nach Süden, aber von Syrien aus. Verstehe. In der Tat das Ursprachgebiet. Und heute ist das Syrien so kaputt. Es ist so traurig eigentlich. Man muss natürlich auch als Wissenschaftler aufpassen, natürlich, dass man völlig klar einerseits die Problematik des modernen Mittleren Ostens soweit es geht, trennt von der Kulturgeschichte. Okay. Aber das ist natürlich ein Punkt, ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Das fängt an auch bei der Bezeichnung der Regionen. Nicht? Ja. Syrien und Palästina, das sind dann auch, gerade Palästina ist natürlich ein besetztes Wort, aber ich glaube, es geben als die alten, als die alte klassische Landschaftsbezeichnung. Aber die politischen Fragen schauen da natürlich um die Ecke. Das ist eine Schwierigkeit. Wenn man mit dem Gegenstand zu tun hat, mit dem Aramäischen, der Zeiten verbindet, und in der Tat, in Syrien wird auch heute noch Aramäisch gesprochen. Kulturerbe da auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Menschen sind gestorben, natürlich, also Sprecher. Bibliotheken sind verwüstet. Also diese Geschichte reicht in der Tat auch in die Geschichte des modernen Mittleren Ostens hinein. Also gerade Städten wie zum Beispiel Palmyra mit dem Welt. Ja, genau, ja. In hohem Maße deine Mitleidenschaft. Das ist natürlich auch ein dunkles Kapitel dieser Geschichte. Leider, ja. Ja. Ich habe eine Frage an Sie als Autor. Sie schreiben mir, dass Sie 10 Jahre für dieses Buch gearbeitet haben, also im Vorwort. Und ich stelle mir das vor, wie entsteht so ein Buch in der Studierstube? Man braucht sozusagen ja auch Zeit. Wie haben Sie das geschafft, allein auch physisch da dran zu bleiben? Was hat Sie immer wieder motiviert? Ja, also ich bin natürlich schon eine ganze Zeit dabei, und man bekommt Routine, und irgendwann wird es auch zur zweiten Natur. Das Schreiben ist bei mir relativ früh begonnen. Wie gesagt, ich habe schon auf der Schule vor fast 35 Jahren begonnen, das ein bisschen zu dilettieren und bin dann im Laufe des Studiums von der klassischen Philologie her dann zu den Sprachen des Vorderen Orients immer wieder am Rande mit Aramäisch in Berührung gekommen. Und da hat sich dann auch eine gewisse Vertrautheit aufgebaut. Ich schreibe gerne. Das ist sicherlich etwas, das nicht, nicht hinderlich ist. Und ich konzentriere mich auch gerne am Stück. Also das ist mein Arbeitsstil. Wird auch dadurch charakterisiert, dass ich Dinge sacken lasse im Kopf und darüber nachdenke und dann oft, wenn ich schreibe, dann fast wie Rausch, wo ich runterschreibe. Und von meinem Biorhythmus her bin ich nachtaktiv. Das ist immer so gewesen. Und das ist natürlich auch hilfreich, weil es keine Ablenkung gibt. Also ich besitze auch kein Mobiltelefon. Und da bleibt dann offenbar das eine oder andere an Zeit übrig. Aber es ist tatsächlich so diese Erfahrung, man muss aufpassen, dass man sich selber nicht dann zu sehr hochstilisiert. Aber so diese Erfahrung des Flow, das ist sicherlich bezeichnend für meine Selbstwahrnehmung beim Schreiben. Ich mache es auch einfach gerne und ich arbeite auch gerne an Formulierungen. Natürlich in der letzten Phase war auch meine Frau da eine große Hilfe. Das ist begonnen, also als ich den Vertrag unterzeichnet hatte, war es eine entfernte Bekannte. Und während ich es dann geschrieben habe in der Corona-Zeit, das Buch war es meine Verlobte und nachdem ich das Manuskript abgegeben hatte, war es meine Frau. Also das hat es natürlich auch dazu beigetragen, dass ich bester Laune war. Ja. Wozu Aramäisch nicht alles in der Lage ist. Ja, das ist. Wenn man Ihr Buch zur Hand nimmt und darin blättert und dann auch weiter darin liest, hat man den Eindruck, Sie sind eine Art Fremdenführer oder Reiseführer durch dieses ganze Gebiet. Wo würden Sie denn jetzt als Reiseführer sagen, da ist für Sie persönlich die schönste Sehenswürdigkeit? Naja, für mich persönlich ist das meine eigene Bibliothek, weil ich dem aussterbenden Typ des Armchair-Wissenschaftlers angehöre. Ja, es hängt immer davon ab, natürlich, was man selber als schön interessant empfindet. Ich bin ein ausgesprochener Buch- und Textmensch. Für mich sind es dann die Texte, etwa die kirchensyrischen Hymnen, also Ephrem der Syrer, oder auch die wenigen aramäischen Teile des Alten Testaments. Also da würde ich meine Reise beginnen, aber das ist ein acquired taste. Und wenn man halt sehr stark sich begeistert durch materielle Kultur, dann wären es in der Tat Städten wie Palmyra oder Hatta. Für mich als evangelischen Theologen interessiert natürlich besonders auch Aramäisch als die Sprache Jesu. Mhm. Damit kommen wir natürlich in eine Zeit, wo Jesus hat Aramäisch gesprochen, auch Hebräisch. Wahrscheinlich hat er auch Griechisch verstanden. Da gibt es ja von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern da klare Hinweise. Und die Frage ist, die natürlich auch in der Wissenschaft immer eine Rolle gespielt hat, kann man so verba ipsissima, die authentischen Worte Jesu, die aramäisch sind, irgendwie aufspüren? Was würden Sie da so sagen? Es bleibt einem nichts erspart. Das ist natürlich ein Thema, das auch in der Wahrnehmung untrennbar mit Aramäisch verbunden ist, die Sprache Jesu. Aus wissenschaftlicher Hinsicht gehört es eigentlich zu den am wenigsten Interessanten, weil es da am wenigsten zu sagen gibt. Also in der Tat, wie Sie richtig herausgestellt haben, führt alles, was wir wissen, zu dem Schluss, dass Jesus in den meisten Situationen des täglichen Lebens sehr wahrscheinlich Aramäisch gesprochen haben wird, also unabhängig davon, was er sonst noch kannt und gebraucht hat. Das scheint mir auch aus linguistischer Perspektive ziemlich sicher. Die Evangelien sind auf Griechisch überliefert. Es gibt halt ein paar aramäische Ausdrücke. Ich habe eben schon ein paar genannt, wie Tabitha Kuhn, zum Beispiel der Ephata, die dann auf Aramäisch zitiert worden wurden. Das ist nochmal interessant, auch warum. Ich vermute, dass es wenigstens zum Teil auch mit einem bestimmten Lokalkolorit zu tun hat, das die Evangelisten dann bewahren wollten. Es ist natürlich eine sehr, ist auch ein Charakteristikum der Evangelien, dass die sehr konkret sind, sehr nah an der Lebenswirklichkeit. Und da gehört das dazu, dass man auch so ein bisschen versucht, diesen Klang abzubilden. Aber im Gegensatz zu dem, womit viel Schindluder getrieben wird in der Pseudowissenschaft und vermutlich auch Geld verdient wird, gewinnt man nichts durch eine Rückübersetzung. Das kann ich Ihnen tatsächlich auch bestätigen. Es gibt, ohne dass ich jetzt Namen nenne, es geht mir jetzt auch nicht darum, Leute aufzuspießen, aber ich las mal irgendwo die steile These, dass das Jesuswort, ich bin gekommen, um Feuer und Schwert zu bringen, wenn man es rückübersetze, bedeutet, na, ich bin gekommen, um Konfliktgespräche zu führen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe mal ein Wörterbuch des älteren Aramäisch rausgegeben. Da sind die Begriffe Feuer und Schwert verzeichnet. Und ich habe alle Belege bis 200 nach Christus gelesen. Dieser Begriff ist kein einzigen, an dem Feuer oder Schwert Konfliktgespräche verstehe. Und klar, der aramäische Dialekt, wahrscheinlich galiläische Dialekt, den Jesus gesprochen hat, den können wir nicht genau bestimmen. Das ist eine Größe, die wir nicht bestimmen können, die wir aber zwischen bekannten Größen einordnen können. Also wir haben ältere und wir haben jüngere aramäische Schriftsprachen. Bis in die Feinheiten der einzelnen Wörter kann man es nicht bestimmen. Aber man könnte es natürlich rückübersetzen in eine Schriftsprache dieser Zeit. Die kennen wir etwa aus aramäischen Texten vom Toten Meer. Und wenn Sie da die Worte Jesu zurückübersetzen, dann würde im Aramäischen auch nichts anderes stehen als im Griechischen. Verstehe. Da werden auch überzogene Erwartungen mit verbunden und man gewinnt nichts. Was man also nichts Wesentliches. Was man gewinnt, ist, dass man bestimmte Eigentümlichkeiten im Griechischen ein bisschen besser versteht, dass man weiß, wie die zustande gekommen sind. Aber an der Aussage selber ändert sich nichts. Also ich kenne keinen Fall, bei dem das so wäre. Interessant ist natürlich die Frage, wie kommt das? Also Leute bekommen nicht mehr das Vaterunser unfallfrei auf die Reihe, aber sie wissen, Aramäisch ist mit Jesus verbunden. Und das ist natürlich die interessante Frage. Also diese Rückübersetzungen, das ist Spielerei. Mir sagte jemand aus der neureligiösen Szenerie, wenn man eben das Vaterunser wieder zurückübersetzt ins Aramäische und das vorträgt, hätte es eine noch viel intensivere und stärkere energetische Wirkung. Sind wir schon im Bereich der Esoterik. Also die Energien, die solche Aussagen auf mich haben, sind negative, weil ich es einfach für Unsinn halte. Vielleicht ein Beispiel für diese Feinheiten, die ich nannte. Die Vaterunser bitte und vergib uns unsere Schuld. Wenn man da das nächstliegende Wort sich betrachtet, das wäre im Aramäischen Schabak, lassen, loslassen. Das kennen Sie aus dem Zitat Zabachtani. Warum hast du mich verlassen? Das ist das. Genau. Dann in der aramäischen Übersetzung. Hier ist auch interessant, warum. Nicht im hebräischen Wortlaut. Aber das wäre das aramäische Wort auch für erlassen. Und das wird in einem rechtlichen, wirtschaftlichen Sinn verwendet, nämlich Schulden erlassen. Das heißt, vergib uns unsere Schuld, wäre dann in der eigentlichen Bedeutung zunächst gar nicht moralisch, sondern sehr konkret. Mhm. Wieder ein Beleg für diese Konkretheit der Evangelien. Erlasse uns unsere Schulden. Und das würde man ein bisschen klarer sehen, aber das ist jetzt keine revisionistische Interpretation. Das sieht man auch durch den griechischen Text. Nicht? Also das bringt nichts. Und oft sind diese Behauptungen, ja, im Aramäischen würde dann dieses oder jenes stehen, wenn man es dann übersetzte. Das ist ja also praktisch immer aus der Luft gegriffen. Wie gesagt, wenn man es auf eine verantwortbare Weise zurückübersetzt, im Lichte dessen, was man weiß, über aramäische Schriftsprachen, dann steht da nichts anderes als ein Krieg im Text. Ja. Es ist ja interessant, dass Jesus zum Beispiel auch den Begriff Abba verwendet hat. Also eine ganz intensive Nähe sozusagen zum Vater, so wird es immer herkömmlich ausgelegt. Ein anderes Stichwort, das sich auch im Register des Buches findet, ist der Begriff Menschensohn, der ja auch in der apokalyptischen Literatur Daniel-Buch uns das begegnet. Was haben Sie da herausgefunden? Wie würden Sie das deuten? Gerade der Begriff Menschensohn, der vielleicht für uns nicht mal ein bisschen unverständlich ist. Gut, kurz über Abba. Ja, das ist strittig, ob das wirklich ein Zärtlichkeitswort ist, wie Papa oder so. Das ist nicht eindeutig. Es kann gut sein, dass das so nicht stimmt. Aber in der Tat, es wird oft behauptet, Menschensohn ist eigentlich viel interessanter, weil es im Griechischen doppelt determiniert ist. Hoios tou anthropo, also eigentlich der Sohn des Menschen. Und das verweist auf einen bestimmten Menschensohn, nämlich den Menschengestaltigen aus Daniels Sinn, der in der Vision dann auf den Wolken des Himmels oder mit den Wolken des Himmels kommt und dann in der Investitur die Herrschaft über das ewige Reich bekommt. Und das wäre also durch die doppelte Determination im Griechischen sieht man, dass Jesus sich auf einen bestimmten Menschensohn beziehen muss. Also ein Beispiel, das mein eigener Lehrer Thorst Bayer immer angeführt hat, wäre Jedermann. Das ist ein Indefinit, Jedermann irgendwer. Aber wenn ich sage, der Jedermann, dann ist es halt das Stück von Rottmannsthal. Und so ähnlich ist es. Und so besteht sich eben halt der Menschensohn auf den von Daniel 7. Und das zeigt, dass Jesus sich damit auch einweiht in die aramäische Literatur. Und über das Buch Daniel, das ein hochgelehrtes Buch ist, führt dann die Linie weiter auch zur aramäischen Rechts- und Verwaltungssprache. Und da ist dann in der Tat ein ganzer Kosmos von einschlägig konnotiertem Vokabular, der da auftaucht. Nicht? Also auch die Predigt vom Reich, vom Königreich, die Basilea im Neuen Testament, das ist natürlich ein politischer Begriff, die Allmacht Gottes, das sind Rechtsbegriffe. Oder zum Beispiel, Gott kann tun, was er will. Das ist eine Klausel aus Rechtsverträgen. Also wenn man jemandem ein Eigentum überschreibt durch Kauf, dann steht da in aramäischen Rechtsverträgen und so, also der Käufer kann damit tun, was er will. Und da sieht man, wie die religiöse Sprache und die theologische Sprache aufruht auf der Sprache des Rechts und der Verwaltung. Und da sind wir eigentlich an einem sehr wichtigen Punkt, der auch die Weltgeltung, die Verbreitung des Aramäischen erklärt. Nicht? Und das sind diese Kanäle der Verwalter, der Schreiber, der Notare, die diese Sprache pflegten und die dafür gesorgt haben, dass sich das verständigt hat. Und auf diesem eingebürgerten und verstetigten Gebrauch ruht dann auch großenteils die religiöse Sprache auf. Und das wäre dann eben der Menschensohn, wäre dann ein Beispiel, wo man sehen kann, wie dann auch die aramäische Literatur in die Umgangssprache hineinreicht und auch in die Predigt Jesu. Also das kann man da sehen, aber das ist ein Ausnahmefall. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel, an dem man sehen kann, welche Welt hinter einzelnen Begriffen sich verbergen kann. Ja. Dann, wenn ich das richtig verstanden habe, wird aus einer sehr, Glaubens- oder überzeugungsbehafteten Sprache, wenn man es so angeht, wie Sie das machen, eine eher nüchterne Analyse, eine nüchterne Sprache, die dann nicht mehr groß unterscheidet zwischen dem Vertrag zwischen zwei Hauskäufern und Verkäufern und zwischen dem, was die in den Evangelien sozusagen übersetzt worden ist. Entzaubert das nicht ganz viel? Ist das nicht ein Problem, das Ihnen entgegenkommt? Naja, ich würde es ein bisschen anders sehen. Die ursprüngliche Begriffswelt ist nüchtern. Kommt, sehr viel kommt eben aus der Welt des Rechts und der Verwaltung. Und hat dann im Laufe der Zeit auch religiöse Konnotationen angenommen. Das ist eigentlich ein normales Phänomen, wenn man sich religiöse Sprache ansieht. Zum Beispiel auch die Liturgiesprache der lateinischen Kirche. Gerade wenn Sie sich mal zum Beispiel die traditionelle lateinische Liturgie ansehen, die sogenannte Alte Messe, der Schatz, der da auch an Formulierungen aus der altrömischen Rechts- und Gebetswelt konserviert ist, der ist also fast unübersehbar. Mhm. Und das ist dann auch wieder ein Zeichen, dann ein Beispiel dafür, wie religiöse, liturgische Sprache sich verselbstständigen kann, aber oft auch in der Tat aufruht auf der Welt des Rechts. Man kann es natürlich auch umdrehen und sagen, also es gibt auch eine bestimmte Poesie des Rechts, natürlich der Ordnung, der Präzision, also der Versuch, wasserdichte Formulierungen zu finden. Das hat natürlich auch eine eigene Faszination. Aber diese beiden Welten liegen gar nicht so weit auseinander. Im Fall des Aramäischen ist sicherlich auch wichtig, dass es großenteils dieselben Milieus waren, aus denen diese Ausdrucksformen hervorgingen, des Rechts und dann der religiösen Literatur. Wenn Sie sich zum Beispiel auch ein biblisches Buch wie Esra ansehen, das Buch Esra Nehemiah, das ist im großen Teil auf Aramäisch, die Faszination für die Welt der Urkunden, der Dokumente, die Sie eigentlich wie im zweiten Vers finden, das weist eigentlich darauf hin, dass die Leute, die dieses Buch geschrieben haben, vertraut waren mit dem Bereich der Verwaltung. Oder auch im Neuen Testament, also es ist ja sehr oft von Verwaltern die Rede, nicht? Oder von Leuten, die Verträge aufstellen, oder wie der Steuerverwalter bei Lukas dann fälschen. Es ist offenbar doch eine gewisse Affinität mit dieser Welt. Und das ist ein roter Faden, der sich durch viele auch aramäische Literatursprachen zieht. Diese Nähe zur Welt der Bücher, der Verwaltung, der Akten, der Urkunden. Und wenn man ein bisschen schaut, dann sieht man, dass die ganze Metaphorik voll davon ist. Bei den Menschen, so sind wir bei Daniel 7 gelandet, auch da, wenn Sie sich diese Stelle im Kontext ansehen, das Gericht tat, es werden Bücher geöffnet, nicht in dieser apokalyptischen Szene. Und da sieht man, das waren Leute, die offenbar es damit anfangen, mit Akten und Urkunden und natürlich dann auch das religiöse Vokabular geprägt haben im Lichte dieses Bereichs, den sie gut kannten. Und die ganz naheliegende Erklärung ist auch, dass in solchen Gesellschaften Schriftlichkeit beschränkt war. Und wer konnte lesen und schreiben? Ja, das waren halt Notare, Verwalter. Na klar, ja. Und darauf ist dann auch die religiöse Literatur entstanden. Zum Beispiel im syrischen Christentum kann man das sehr sehen. Also man sieht auch noch in alten Texten Aktenvermerke, wo dann steht, also dieser Text, dann eigentlich ein erzählender Text, teilweise auch ganz spannend, wurde hinterlegt im Stadtarchiv von so und so. Und dadurch bekommt es natürlich auch Konturen, dieses Milieu, in dem auch religiöse Texte entstanden sind. Verstehe. Und daher eigentlich meine Präferenz für den Titel das Weltreich der Schreiber. Ja, ein Kapitel gibt es ja auch entsprechend. Ja, genau. Ja, nee. Das kann ich nur kann ich verstehen. Das ist ein der Schreiber. Wie sieht denn das aus mit Literatur in Aramäisch? Also heutzutage oder eine klassische Literatur, aber Lyrik zum Beispiel. Gut, also ich kann mir keine Gesellschaft oder Kultur vorstellen, in der nicht gedichtet oder gesungen wird. Klar. Oder erzählt wird. Das hat es mit Sicherheit gegeben. Literatur ist nochmal was anderes. Das ist halt auch ein unscharfer Begriff. Man kann versuchen, eine einfache Definition zu finden, was unterscheidet Literatur jetzt zum Beispiel von Quittungen oder Rechtstexten. Ein Kriterium wäre die Bedeutung der Form. Also zum Beispiel, dass bestimmte Wörter, seltene Wörter, erlesene Wörter verwendet werden oder dass man versucht, Sätze so zu bauen, dass sie schön klingen. Also die Bedeutung der Form. Aber auch eine Bedeutung, die nicht mehr an einem bestimmten Rechtsgeschäft hängt, also Texte, die keinen unbedingt eindeutigen pragmatischen Zweck mehr haben. Keinen richtigen Anlass vielleicht. Genau, auch, also wie ein Vertrag. Ja, genau. Texte, die auch interpretationsoffen sind. Man sagt, wären so ein paar Pflöcke, die man einschlägt, um dieses Feld so ein bisschen einzugrenzen. Dann hat es Literatur schon sehr früh gegeben, also schon in der frühesten Phase des Aramäischen, sagen zwischen den 9., 8., 7. Jahrhundert gibt es Texte, die jetzt nicht mehr diesen konkreten Anlass haben, den Sie nennen, und die auch aus dem Bereich des täglichen Lebens herausgehen. Also zum Beispiel dann Prophezeiungen. Es gibt einen sehr frühen Text, das ist eine Unheilsprophezeiung, oder auch Weisheitstexte, die dann zu einer Tradition der Spruchweisheit geführt haben. Sowas gibt es schon. Das ist im ersten Jahrtausend vor Christus ziemlich selten. Vermutlich, weil solche Texte im Allgemeinen nicht aufgeschrieben wurden. Das heißt, erzählt er. Genau, das ist die Sache der Überlieferung. Die Überlieferung, das war die Sache von Barden, von Sängern, von Erzählern oder auch zum Beispiel von Müttern, die ihren Kindern abends zum Einschlafen Geschichten erzählt haben. Und so haben sich diese Stoffe dann von Generation zu Generation weiter verbreitet. Aufgeschrieben hat man sowas vermutlich vor allem für den Unterricht. Nicht? Also Leute, die Schreiben gelernt haben, haben einen bestimmten Parcours durchlaufen. Und dieses Curriculum können wir in Ansätzen rekonstruieren. Und das fängt genauso an, wie man heute auch eine semitische Sprache lernt, nämlich mit Schrifttafeln. Man schaut sich die Buchstaben an, versucht die nachzuzeichnen. Und dann kommen einzelne Wortlisten oder Namenslisten. Das haben wir auch Mustertexte, zum Beispiel so Musterbriefe, standardisierten Anredeformeln. Das ist ja auch im Deutschen noch gar nicht so lange her, dass also Briefe ganz bestimmt Konventionen gibt. Ja klar, ja. Gab es die Normen dafür. Ja. Richtig. Nicht? Und wenn Sie halt so einen Brief schreiben an eine öffentliche Instanz oder auch an einen Professor und Sie fangen an mit Hallöchen, bekommen Sie entweder gar keine Antwort oder eine geharnischte. Durchaus, ja. Das ist natürlich sehr, sehr bestimmend, diese Form. Und Leute haben einfach diese Formulare auswendig gelernt. Notare hatten sehr wahrscheinlich auch Musterbücher mit den entsprechenden Klauseln. Und dann für höhere Ebenen der Verwaltung hat man Texte gelesen, abgeschrieben, wahrscheinlich auch studiert, besprochen, die wir schon in den Bereich der Literatur ziehen würden. Also es gibt alte Weisheitstexte, Spruchweisheiten, die in sehr reiches Vokabular aufweisen, also viele Synonyme für tragen, nehmen, als aufheben und so weiter. Und auch sieht, da ist eine gewisse Sprachkunst dahinter. Oder auch zum Beispiel einen sehr viel höheren Grad der syntaktischen Unterordnung, also sehr viel mehr Nebensätze, wo man auch sieht, das ist von Leuten gemacht, die zum Teil von der Schrift her dachten, die von geschriebenen Texten, komplexen Texten her dachten. Und das waren dann, das war dann wahrscheinlich auch Unterrichtsmaterial. Das geht bis weit in die Neuzeit. Ja, also zum Beispiel auch biblische Spruchweisheit. Sonderausgaben, etwa mit dem Sprüchebuch, waren bis in die Reformation verbreitet. Das kann man sehen an den Auflagen als Schullektüre. Ah ja. Klar, Sprüche sind eingängig. Also bestimmte Verse oder sonstige Maxime, die behält man aus dem Lateinunterricht, auch wenn das ganze andere weggesackt ist. Und man kann eben auch dann teilweise sehr komplexe Wirklichkeiten des täglichen Lebens daran erläutern. Also wenn es zum Beispiel heißt, in einem aramäischen Weisheitstext, wenn du dir Geld geliehen hast, zahle es zügig zurück. Nicht? Das ist natürlich auch Anlass, dann über Wirtschaft zu sprechen. Das sind so Rechtsgrundsätze, die auch bis heute gelten. Natürlich ja, auch, ja. Ja. Genau. Und man kann auch sehen, dass der Stand des Schreibers in diesen Texten sehr prominent vorkommt. Und dass dafür auch eine bestimmte Etikette vermittelt wurde. Das ist ganz interessant. Der bedeutendste aramäische Weisheitstext aus früher Zeit und aus dem ersten Jahrtausend, eigentlich auch vom ersten Jahrtausend, auch der einzige, sogenannten Achika-Sprüche, die beginnen mit einer Reihe Maximen über die Macht der Rede. Achte auf deine Sprache, sei vorsichtig, sei diskret, das unbedacht gesprochene Wort, diese Warnungen, pass auf, auch in der Nähe des Königs, diese Anweisungen, diese Ermutigungen halt zu einem diskreten Umgang und auch zu einem Respekt vor der Macht des gesprochenen Wortes, die sollten wahrscheinlich, so auch meine, so meine Interpretation, einen bestimmten Habitus formen. Ich las neulich in der Autobiografie von Peter Brown, zum Historiker der Spätantike, eigentlich ein sehr, sehr angenehm lesbares Buch, und er hat es ein bisschen anpassen, hat er dann eine Begebenheit erzählt, wie britische Kolonialbeamte wahrgenommen wurden. Und er schreibt dann, dass es die Beherrschung des Reden, der Rede und der Sitten sei. As control of speech and control of manners, die dann zu so einer sanften Überlegenheit führte. Das heißt, die Leute mussten im Normalfall gar nicht hart auftreten. Verstehe. Das ist die Überlegenheit eines Menschen, der sich beherrschen kann. Bei dem man sieht, also er achtet auf seine Worte und er lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Das ist oft, wenn man das selber im Alltag beobachtet, das führt zu einer wesentlich größeren Autorität als irgendein Choleriker. Das wäre halt aber nur noch lächerlich. Ja, ja, klar, ja. Und ich glaube, das war auch so ein Habitus, der Leuten eingepflanzt werden sollte, die dann ausgebildet wurden für die höhere Verwaltung und die haben solche Texte gelesen und verinnerlicht. Und das wäre dann eine Funktion von aramäischen Texten, die wir in einem weiteren Sinne oder auch in einem gar nicht so weiten Sinne als Literatur verstehe. Aber die aramäischen Literatursprachen haben sich erst im Laufe der Zeit entwickelt, wie gesagt, aus der Verwaltung, aus der Welt des Rechts, der Notare, weil das natürlich auch ein Milieu ist, das sprachaffin ist. Verstehe. Also, Juristen, die darauf achten mussten, dass ein Vertrag rechtsgültig ist. Ja, schon klar. Aber also das kennen Sie im Deutschen, also wenn Sie ein Testament vermachen und vererben, verwechseln, dann ist das für Sie wahrscheinlich nicht mehr, aber für die Erben ein Problem sein, das kann sie schon mal ein Haus kosten. Ja, das kann die Erben schon mal ein Haus kosten, wenn man das verwechselt. Also insofern ist das natürlich ein Milieu, in dem sehr stark auf korrekte Formulierung geachtet werden muss. Und solche Leute, das sehen wir immer wieder in der Kulturgeschichte und der Literaturgeschichte, die beginnen mit Sprache zu experimentieren. Nicht? Und die schreiben dann Kommentare oder auch nochmal reflektierende Texte. Und so war es im Aramäischen auch. Oder in der Kultur aramäischen Sprachen. Und das ist so der Weg, sind diese alten Weisheitstexte, Weisheitssprüche, dann eben die aramäischen Teile der Bibel aus Daniel und Esra. Das zweite sehr stark im Kontext der Verwaltung, das erste dann Geschichten, Novellen aus der Welt des Hofes. Und da sieht man auch wieder dieses Milieu. Und es waren hohe Beamte. Und dann hat sich mit der Ausbreitung des Christentums dann nach Osten hin im aramäischen Sprachgebiet auch der Bedarf eingestellt, natürlich Bibel zu übersetzen. Die Bibel ist ein auslegungsbedürftiger Text, dann kamen Kommentare, dann kamen liturgische Formulare, teilweise sehr elaborierte liturgische Gedichte, Hymnen, also von Hunderten von Versen. Auch in der jüdischen Tradition tat sich dann irgendwann der Bedarf auf, Tradition zu sammeln, zu bündeln, wahrscheinlich auch unter dem Einfluss der christlichen Mission und der christlichen Infrastruktur. Also man kann das auch sehen, ungefähr zur gleichen Zeit. In den ersten Jahrhunderten nach Christus entstanden Schulen, Klöster, Bistümer, kirchliche Verwaltungen, Gelehrtenzentren und im jüdischen Bereich die Lehrhäuser. Die rabbinische Tradition hat dann Fuß gefasst und Konsolidierung von Unterrichtsstrukturen führt oft auch dazu, dass Texte aufgeschrieben werden. Man braucht Lehrbücher, man braucht Unterrichtsmaterial. Und das hat dann dazu geführt, dass Traditionen gesammelt wurden und auch Erzählungen, die man sich mündlich weitergab, die man dann aufschrieb. Mhm. Und daraus sind dann Literaturen, armenische Literaturen entstanden. Mhm, verstehe. Die dann seit der Spätantike auch in Handschriftentraditionen bis heute weitergegeben werden. Mhm. Sie hatten ein Stichwort Islam zwischendurch genannt. Irgendwann ging das ja auch mal zu Ende mit dem Aramäisch und mit der, ich will nicht sagen Vorherrschaft, ist vielleicht zu viel gesagt, aber mit der Präsenz und mit der Ubiquität und so weiter. Mich interessiert es, Sie bringen es auch in Verbindung mit dem Islam, und mich interessiert, ist der Islam als Glaube gewesen oder ist es mehr der Koran als einheitliches arabisches Schriftstück sozusagen, das das bewirkt hat? Mhm. Kurz zur Ubiquität. Ja, die hat im Vorderen Orient natürlich sehr stark abgenommen. Aramäisch ist eine Minderheitensprache. Es sind einzelne Sprachinseln, ja, die dann übrig geblieben sind. Andererseits weltweit hat es durch Immigration zugenommen. Also aramäische Sprecher in Nordamerika oder in Australien oder in Schweden hat es in vorislamischer Zeit nicht gegeben. Es hat sich dann natürlich verlagert. In Schweden ist irgendwie so eine Exklave, ne? So eine große. Ja, das ist natürlich oft der Fall bei Immigration, dass Leute dahin ziehen, wo es eben schon Leute gibt, die man kennt. Ja, natürlich, ja, ja. Aus dem eigenen Dorf. Also in Schweden ist in der Tat eine große Minderheit, aber auch in Deutschland. Guck an. Na, dein Friseur, ne? Das hat mich erstaunt. Ja. Irakischer junger Mann erzählte mir, dass er Aramäisch spricht, weil auch in München, ja, in aramäischer Sprache Gottesdienst. Ja. Ja, ja. In der katholischen Kirche. Also aramäisch Hauptmaß ist zu sagen, auch wenn ich es nicht verstehe, aber man sieht, dass diese Sprache noch lebendig ist. Ja, ja, richtig. Aber wie Sie richtig sagen, die Reichweite ist sehr stark eingeschränkt. Wobei Arabisierung und Islamisierung sehr komplexe Prozesse sind und die auch nicht parallel laufen. Also man kann zum Beispiel zeigen, dass schon in vorislamischer Zeit in Teilen dieses Gebiets Leute Arabisch gesprochen haben, die auch in Arabien wahrscheinlich eingewandert sind. Also es hat natürlich auch demografische Veränderungen, Migration hat es immer gegeben. Man kann das an Personennamen sehen zum Beispiel. Es gibt also sehr eindeutig identifizierbare arabische Personennamen schon in vorislamischer Zeit. Die Verbreitung einerseits des Arabischen als Verwaltungssprache mit der Konsolidierung des Kalifenreiches, das ist nochmal dann ein weiterer Faktor. Verstehe. Und dann die Verbreitung des Islams und des Korans, das ist nochmal was anderes. Das hat eine ähnliche Stoßrichtung, aber das sind verschiedene Prozesse, die man unterscheiden muss. Und tatsächlich gab es in den ersten Jahrhunderten nach der Ausbreitung des Islams auch einen sehr regen Austausch. Der Islam trat in eine Welt, die sehr erschlossen war, auf einem hohen zivilisatorischen Niveau. Es lagen auch schon aramäische, also syrische Übersetzungen, zum Beispiel griechischer Philosophie und Wissenschaft vor. Und das wurde dann ins Arabische übersetzt, oft von aramäischsprachigen Christen uns damit weitergegeben. Das ist dann wieder ein Beispiel für diese wichtige Vermittlerfunktion aramäischer Sprachen. Aber es ist nicht so, dass sich am 1. Januar 700 nach Christus dann niemand mehr aramäisch sprechen durfte oder sowieso alles vergessen hat. Ja. Das ist ein Prozess, der etwa bis um 950 dauert, und ab da kann man sehen, auch durch die Einflüsse des Arabischen auf den alltäglichen Wortschatz, dass es großenteils die dominante Sprache geworden ist. Aber das war ein längerer Prozess und auch ein Prozess intensiven Austausches und Wissenstransfers. Verstehe. Das aramäische Schrifttum hat auch dazu geführt, dass sehr viel Bildung der antiken Welt dann aufgenommen wurde in die Kultur der aufstrebenden Eliten des frühen Kalifats. Mhm. Wie ist das mit dem Fortleben des Aramäischen, auch im, ich möchte mal sagen, christlichen Kontext, die syrisch-orthodoxe Kirche, da ist es ja Teil der Liturgie, wenn man sagen. Wie stark ist da das Aramäische? Wie würden Sie das zahlenmäßig auch verorten? Ist das wirklich eine Zahl, die von Gläubigen, die das dann auch beherrschen, diese Sprache? Oder wie schätzen Sie das ein? Also da muss man unterscheiden zwischen der theologischen und liturgischen Hochsprache, dem tatsächlich-syrischen, ja, und den verschiedenen aramäischen Umgangssprachen. In der syrisch-orthodoxen Kirche, also anders als in der Kirche des Ostens, gibt es einen ziemlichen, oder also es gibt jetzt Bestrebungen, diesen Graben zu überbrücken, aber es gab einen ziemlichen Graben zwischen der Hochsprache und den Umgangssprachen. Und das hat dazu geführt, einerseits, dass Syrisch sehr robust ist als Kirchensprache. In der Tat, also die syrisch-orthodoxen Gottesdienste sind eben auch in syrischer Sprache und es gibt Sonntagsschulen und es gibt tatsächlich viele syrisch-orthodoxe Christen, die also zumindest ein bisschen Syrisch lernen, sodass sie die Liturgie auch verstehen können. Aber die aramäischen Umgangssprachen, die zum großen Teil keine Schriftkultur haben, die sind sehr stark vom Aussterben gefährdet. Das hat mit großenteils auch mit Assimilation zu tun. Ja. Das ist immer das Phänomen der drei Generationen. Die erste Generation ist dann einsprachig, die alte Sprache, die zweite ist zweisprachig und die dritte Generation wird immer noch die, immer weniger, ne, genau, die neue Sprache. Wobei man auch sehen kann, dass in den letzten Jahrzehnten Aramäisch als Identifikationsmittel sehr stark aufgewertet wurde. Das heißt, dass auch diese Leute sich nicht nur über die christliche Tradition definieren, sondern auch über die Sprache. Und dass eben Aramäisch auch als Sprache mit dieser großen kulturellen Tradition in zunehmendem Maße in hohem Ansehen steht. Und es gibt auch Bestrebungen, natürlich jetzt in der Neuzeit durch digitale Medien, auch durch Vernetzung, dass das weitergetragen wird. Also sowohl die syrische Kirchensprache als auch die ganz verschiedenen im Bereich der Kirche des Ostens, vor allem die Leute, die aus Irak kommen, da gibt es auch noch eine Zwischenschicht, da gibt es auch eine Art Koine, Literatursprache, die in der Neuzeit entstanden ist. Aber viele aramäische Dialekte sind vom Aussterben bedroht. Das ist natürlich eine Tatsache. Wie mit allen ganz vielen Sprachen natürlich. Gut, es ist natürlich einerseits so, dass der Linguist darauf schaut, eigentlich wie der Pathologe, also die Toten lehren uns Lebende und kann natürlich dann auch über Sprachentwicklungen einiges sagen. Aber was damit verloren geht, sind natürlich auch kulturelle Techniken, eben aus dieser Lebenswelt. Verstehe ich, also, ja. Bestimmte Formen der Jagd oder des Fischfangs, bestimmte Rezepte, Art und Weisen, wie man Haushaltsgegenstände herstellt, die dann halt mit der Sprache im Allgemeinen übermittelt werden, da sie halt aus der Lebenswelt kommt und damit verloren gehen. Also ist jeder Schwund oder jetzt Verschwinden einer Sprache ist auch kulturistisch. Ist so, ist. Ja. Aber bei Kultur geben Sie mir noch ein Stichwort, was mir in Ihrem Buch sehr aufgefallen ist. Nämlich geht es um Orthographie als Kulturgut. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich habe das noch nie so formuliert, aber letztendlich geht mir das genauso. Ich sehe das genauso. Und da ist es verbunden in dem Zusammenhang, wie Sie es schreiben, mit der politischen Typografie. Ich habe das jetzt in meiner Vorstellung damit verbunden, dass wenn wir sagen, es war ein tolles Buch, was ich gelesen habe, oder ich sage, es war ein tolles Buch, was ich gelesen habe, also mit Häkchen zum Beispiel, in Parenthese oder wie auch immer. Das gab es auch in Aramäisch. Ja? Und welche Rolle hat es da gespielt? Ich würde erstmal unterscheiden, Orthographie und Buchstabenformen. Aber an Orthographie, also an Schreibregeln, kann man oft kulturelle und historische Bezüge feststellen. Also auch in Zeiten und Gebieten, über die wir jetzt aus dem Blickwinkel der politischen Geschichte, der Ereignisgeschichte nichts wissen. Einfach weil es zum Beispiel die griechischen oder römischen Historiker nicht interessiert hat. Aber doch können wir, weil eben Schreibregeln auch Kulturgut sind, das wird vermittelt, auf bestimmte Bezüge und Kontakte zurückschließen. wenn ich jetzt zumindest in der klassischen deutschen Rechtschreibung, also ich als Auslandsdeutscher, habe die neue nie gelernt. Und als ich zurückgekommen, nachdem ich zurückgekommen bin, habe ich auch Leute, die danach schauen für mich. Also das klar, ja, ich verstehe ich. Konfrontiert. Also ich würde aufwendig mit E schreiben. Ja, das tut mir heute noch weh. Das ist, Sie können es natürlich dem Klang nicht entnehmen. Und nee. Jemand muss Ihnen erklären, nein, es kommt nicht von Aufwand in diesem Fall, sondern von Aufwenden. Ja, ja. Und da sehen Sie, dass bestimmte Schreibungen, gerade wenn sie von der Aussprache abweichen oder wenn sie nicht aus der Aussprache hergeleitet werden können, auf Bildungstraditionen schließen lassen. Und wenn sich solche Regeln verbreiten über ein größeres Gebiet, dann können wir, also wie gesagt, auch wenn es Historiker nicht interessiert hat, können wir dann doch auf Kontakte rückschließen. Mhm. Also sei es durch Migration, sei es durch Kulturkontakte. Und das ist tatsächlich eine noch weitgehend nicht angezapfte Quelle für die politische, soziale und kulturelle Geschichte. Das fiel mir auf, als ich diesen Satz, das ist ein Doppelsatz, den Sie hier geschrieben, gelesen habe. Genau. Und es ist tatsächlich so, dass wir für viele Bereiche der aramäischen Sprachgeschichte sehr wenig wissen über den historischen Kontext. Mhm. Also wer jetzt ein bestimmtes Gebiet regiert hat oder wie die Verwaltung dann genau strukturiert war, wie das alltägliche Leben aussah, weil es halt zufällig niemand überliefert hat. Aber doch können wir bestimmte Traditionen sehen auf der Grundlage eben dieser autokratischen Merkmale. Das ist das eine. Das andere sind die Buchstabenformen, die tatsächlich auch sehr stark identitätsbildend sind. Gut, einerseits hat es natürlich mit Ausbildung zu tun. Also man lernt einfach natürlich die Buchstabenformen, die einem einer vormacht und die man übernimmt. Klar, so funktioniert Lernen. Aber gerade, wenn Schrifttum verbunden ist mit einer kulturellen und literarischen Tradition, wie das zum Beispiel in der jüdischen Überlieferung der Fall ist, aber auch in der christlich-syrischen, dann bekommen Schriften im Gegensatz zu anderen auch einen sehr starken Wiedererkennungs- und Identifikationswert. Das hat auch rein wahrnehmungspsychologisch und damit zu tun, dass grafische Differenzen als stärker wahrgenommen werden, dann klangliche. Mhm. Das hat man auch gezeigt. Also zum Beispiel Sprachen, die sehr eng verwandt sind, die aber mit verschiedenen Schriften geschrieben werden, scheinen oder werden als sehr viel stärker verschieden wahrgenommen, als Schriften, die vielleicht von der Lautung her oder vom Sprachbau her weiter auseinander liegen, aber mit derselben Schrift geschrieben werden. Das ist ein wahrnehmungspsychologisches Faktum. Und man kann auch mehrfach sehen in der aramäischen Sprache und Kulturgeschichte oder mehrsprachigen Kulturgeschichte, dass die Wahl für bestimmte Schriften bewusst getroffen wird. Nicht? Also sei es, um was Neues zu machen, sich von der bestehenden Tradition abzugrenzen. Das betrifft auch die Rechtschreibregeln. Das sehen wir mehrfach, dass manchmal offenbar ein Cut angebracht wird und eine neue Schrifttradition beginnt. Nicht aus dem Bereich der Verwaltung oder der Obrigkeit, sondern aus dem Bereich der häuslichen Schriftlichkeit. Dass man zum Beispiel stärker an der Aussprache orientiert schreibt. Verstehe. Da kann man sehen, da ist eine Zäsur. Es ist aber auch immer wieder der Fall, dass Buchstabenformen oder einzelne Schriften dann offenbar als identitätsstiftend wahrgenommen werden, weil man sich dafür bewusst entscheidet. Nicht? Also, verstehe. Zum Beispiel im Bereich des syrischen Christentums hat man einerseits diese syrische Literatursprache, die aber auch verbunden ist mit verschiedenen Schriften und die unterschiedlichen Kirchen, also einerseits die syrische orthodoxe Kirche, andererseits die Kirche des Ostens, die haben andere Buchstabenformen. Das heißt, die Differenz ist sofort auf den ersten Blick deutlich. Verstehe. Es erinnert mich an etwas sehr Modernes gegenüber der früharamäischen Schrift, nämlich an Arno Schmidt erinnert mich das. Ich weiß nicht, wie weit Sie vertraut sind mit dem, wie er geschrieben hat. Also er, manches von den letzten Sätzen, die Sie gesagt haben, das ist Arno Schmidt pur, ja? Wie sehen Sie das? Gut, also das Stichwort aufzugreifen, das Sie genannt haben, politische Typografie. Ja. Es ist ja oft so, dass Schriften eine bestimmte kulturelle Ladung haben. Mhm. Wenn ich an der Gaststätte vorbeigehe, bei der in Frakturschrift steht, zum rührenden Hirn, ja, genau. Dann weiß ich, dass ich für meine vegane Quinoa-Bowl oder so am besten weitergehen sollte. Das wäre besser, ja. Also es sei denn, natürlich der Besitzer ist dann so verhipstert, dass das einfach nur noch als ironische Geste gebraucht wird. Das kann natürlich auch sein. Aber das ist natürlich dann oft sehr, sehr, sehr stark Buchstabenbaum sind sehr stark besetzt. Ja, ja. Oder um im Bereich der Gastronomie zu bleiben, auch arabische, israelische Restaurants verwenden dann doch immer wieder auch Titel oder Typen, die der entsprechenden Schrift nahestehen. Genau. Obwohl asiatischen sind, Dinge ja, auch ähnlich. Ja, ja. Ja. Haben Sie recht. Ja. Und das hat damit zu tun, dass Schrift natürlich auch Buchstabenformen Dinge kommunizieren. Mhm. Das ist, und man kann sich natürlich, wenn man die Wahl hat, das sehen wir zum Beispiel in Toten Schriften, Überschriften vom Toten Meer, die haben mehrere Buchstabenformen gekannt. Das weiß man. Also manche Texte sind geschrieben in Quadratschrift. Das ist die Schrift, die heute für das Hebräische verwendet wird. Mhm. Andere sind geschrieben, manchmal ein ganzer Text, manchmal nur einzelne Wörter, in einer altertümlichen Schrift, die vor der Quadratschrift da war. Und das sind dann Texte, die oft eine bestimmte Autorität haben, bestimmte Bibeltexte. Mhm. Das kann man auch zum Beispiel in der Überlieferung lateinischer Handschriften sehen. Es gibt bestimmte Schriften, die dann nur für Klassikertexte verwendet wurden oder die vor allem bei Vergil vorkommen, verstehe, der angesehensten Autoren waren. Und so strahlen Buchstabenformen auch eine bestimmte Botschaft aus. Und wenn man mehrere kennt, wie das immer wieder in bestimmten Milieus auch der Fall ist, dann kann man sich da muss man sich für eine entscheiden und diese Entscheidung ist nicht immer rein von pragmatischen Überlegungen getragen. Mhm, verstehe, das ja. Dann eben auch eine kommunikative Funktion der Schrift. Ich frage mich, ob Zeitgenossen Jesu heute, wenn sie irgendwelche Texte, was auch immer, nur nach dem Weg fragen würden, von den heutigen aramäisch sprechenden Menschen verstanden würden, beziehungsweise umgekehrt. Was denken Sie? Das hängt davon ab, in der Tat, welchen Dialekt die Leute sprechen. Also die aramäischen Dialekte der Gegenwart sind auch durch die Tatsache, dass das Sprachgebiet unterbrochen wurde. Das war früher ein zusammenhängender Teppich. Und das führt bei Sprachsituationen oft dazu, dass einzelne Varianten sich ähneln, weil sich eben bestimmte Änderungen dann im ganzen Zusammenhangsgebiet verbreiten. Dadurch bekommen sie eine gewisse Konvergenz. Wenn dieses Gebiet unterbrochen wird, wie es dann durch die Verbreitung des Arabischen der Fall war, entwickeln sich diese einzelnen Sprachinseln schneller und oft ohne direkten Kontakt untereinander. Typisch evolutionär letztendlich. Ja, richtig. Und dadurch, dadurch entstehen halt auch ganz andere Sprachsysteme, die sehr verschieden sind von diesem lange Zeit stabilen grammatischen Kern. Da gibt es natürlich auch konservative und innovative. Einen bestimmten Kern des Wortschatzes und bestimmte Gegebenheiten der Grammatik sind konstant. Und wenn man genau hinhört, dann kann man sie zum Teil noch erkennen. Mhm, also wenn das jetzt einzelne Wörter wären, die Jesus ausgesprochen hätte, ja, dann ist es gar nicht ausgeschlossen, dass heutige Sprecher des aramäischen Sprachen die noch erkennen würden. Aber schon bei der Grammatik fängt es an, das Verbalsystem wurde auch mehrfach ganz umstrukturiert. Das wäre wahrscheinlich nicht mehr möglich. Aber so diese grundlegende Erkennbarkeit dieses aramäischen Kerns in Grammatik und Wortschatz, die ist noch da. Das hat auch zu tun mit bestimmten ganz stabilen Prinzipien der Wortbildung, dass es also bestimmte Wurzeln gibt. Ja, die Endung hatten Sie vorhin schon kurz angesprochen, oder? Bestimmte Endungen, die teilweise auch stabil bleiben, aber auch die Tatsache, dass Wörter oft abgeleitet werden von gemeinsamen Konsonanten, von der Basis, die aus zwei oder drei meist gleichbleibenden Konsonanten besteht. Verstehe. Aber wie gesagt, das sind einzelne Wörter. Es gibt, um vielleicht nochmal zu dem Thema Aramäisch und Religion und Aramäisch als Sprache Jesu zurückzukommen, gerade weil wir in Bayern sind, die Vision der Therese von Konnersreuth, die ja auch aramäische Wörter gesprochen hat, zwar eine Mystikerin aus Bayern, also eine einfache Frau vom Land, die jetzt also keine aramäistische Ausbildung hatte. Und sie wurde dann auch, Frau, sie hatte eine Vision. Stigmata auch. Genau, ihr Stigmata auch. Ja. Und als einzige, soweit ich weiß, der stigmatisierten Person hat sie auch aramäische Wörter gehört. Und es gab dann Leute, die sie aufgezeichnet haben. Und manche davon kann man erkennen. Nicht? Und es waren auch, wurden dann auch Gelehrte da nicht eingeflogen, aber herangekarrt, die eigentlich unverdächtig sind und die das auch bestätigen konnten. Also, und das ist halt natürlich auch mit der bayerischen Aussprache. Also versuchen Sie da mal zu erkennen im Aramäischen. Doch, also bestimmte Wörter hat man da erkannt. Was immer der Grund sein. Also für mich als Wissenschaftler gibt es immer auch einen Punkt zu sagen, ich weiß es nicht und ich verstehe es nicht. Das ist hier der Fall. Nicht? Aber da kann man sehen, es geht mir jetzt auch nicht, nicht so sehr um die Vision selber, sondern um die Erkennbarkeit von Sprache. Und das ist dann oft, oder das kann durchaus sein, dass einzelne Wörter auch durch zahlreiche Brechungen dialektaler Aussprache dann verformt immer noch erkennbar sind. Was das natürlich auch damit zu tun hat, dass das menschliche Gehirn durch die Evolution einfach so optimiert ist, dass man sehr gut Muster erkennen kann. Wir sind richtig gut da drin, ja. Aber das ist noch eine Frage, die ich Ihnen fast als letzte stellen wollte, nämlich, was denken Sie? Sie haben ja nun eine große, große Erfahrung bei der Forschung, bei der Recherche, der ganzen Dinge, die Sie untersucht haben und die mit der Sprache da zu tun haben. Kann Ihnen in Zukunft KI dabei helfen, schneller zu werden, besser zu werden, Dinge aufzuklären, die Sie bisher noch nicht aufklären konnten? Was denken Sie? Na ja, gut, also auf jeden Fall gibt es halt eine ganze Reihe praktischer Verwendungen. Bilderkennung, Schrifterkennung natürlich. Oder wenn man halt mal sehr stark zerstörte Inschriften hat, dass man die dann durch KI besser lesen kann. Oder zum Beispiel Ergänzungen von bruchstückhaft überlieferten Wörtern, weil Computer natürlich eine ganz andere Rechenleistung haben, ganz andere Möglichkeiten haben, große Datenbestände zu durchforsten. Ich frage mich allerdings im Moment, wie künstliche Intelligenz eigentlich ist oder ob es nicht doch eine Form menschengemachter Intelligenz ist. Also ich bin überzeugt davon, sobald KI anfängt zu träumen. Dann müssen wir uns aufpassen ein bisschen. Ne? Aber bislang ist es, würde ich sagen, eine andere Qualität als menschliche Intelligenz. Aber die Einsatzgebiete sind natürlich absehbar. Also wie gesagt, gerade in Rekonstruktion, wenn man halt ein fragmentarisch altes Wort hat und dann eben also wirklich im Nu vergleichen kann mit Millionen von Beständen, die irgendwo gespeichert sind oder eben bei der Mustererkennung natürlich, das ist auch zum Teil mein täglich Brot. Also wenn Inschriften neu gefunden werden, dann klopfen Leute auch immer wieder bei mir an, was steht da, was lesen kann. Und manchmal kann ich es lesen, manchmal nicht, weil die Buchstaben verblasst sind. Klar, ja. Natürlich, also Tinte ist auch zum Beispiel Tinte auf Tonscherben. Man wischt einmal drüber, dann ist es weg. Oder Ritzinschriften, wo es oft schwer ist zu unterscheiden, was sind jetzt Beschädigungen. Was sind Beschädigungen, ja genau. Was ist Text? Da versprechen mir durchaus Fortschritte. Also ich gehöre jetzt nicht zu Leuten, die Angst haben vor künstlicher Intelligenz. Also ich sehe dann vor allem die Einsatzgebiete. Andererseits bin ich gerade auch als Konservativer ein völlig analoger Mensch. Darf man ja sein, das ist ja das Gute. Es ist auch meine Erfahrung, dass es immer einen Mehrwert hat, zum Beispiel auch analoge Bücher zu lesen oder auch analoge Wörterbücher zu gebrauchen, anstelle von Konkordanzen. Also man sieht doch immer wieder auch einen Unterschied. Man kann es auch bei, wenn ich Aufsatzmanuskripte bekomme zur Begutachtung, kann ich doch relativ schnell sehen, wenn es jetzt eine Korpusuntersuchung ist, ob jemand nur mit Bibelsoftware, mit Suchprogramm gearbeitet hat oder wirklich mit einem Wörterbuch das gründlich recherchiert hat. Verstehe. Glaube ich immer noch an den qualitativen, also ein qualitatives Mehr der Menschen. Können Sie auf jeden Fall. Und was natürlich eine große Rolle spielt, gerade im Geisteswissenschaften, ist Fantasie. Ja, genau. Also viel von dem, was ich mache, beruht auf Erfahrungswissen. Ja, klar. Es gibt also Fächer, bei denen kapitalisiert man auf der Grundlage dessen, was man bis zum 30. geschafft hat. Und es gibt Fächer, bei denen halt die Muskelkraft des Gehirns immer sozusagen abnimmt, aber die Erfahrung wächst und das Urteilsvermögen. Richtig. Und das Studium des Aramäischen gehört. Also es hat schon auch eine Komponente, die in die Nähe kommt, mathematischer und naturwissenschaftlicher Denkformen. Aber Erfahrung spielt auch einfach eine sehr große Rolle. Denke ich auch. Wie immer in der Philologie, Urteilsvermögen, Urteilskraft. Ja, auch sowas wie wissenschaftlicher Geschmack. Sicherlich, ja. Dafür sind wir Menschen. Also, aber Sie haben es gerade gesagt, Erfolg und vor allen Dingen, was wir Erfahrung haben. Wie ist denn Ihre Erfahrung mit Ihrem Buch geworden? Wie läuft das Buch? Wie ein bisschen was zu den Rezensionen haben Sie schon gesagt. Aber wie läuft es und wie sind Sie zufrieden persönlich? Gut, also man ist natürlich nie zufrieden mit dem, was man gemacht hat, weil es dann eigentlich der Moment ist, um es jetzt wirklich richtig zu machen und neu zu beginnen. Das ist so. Es geht natürlich immer besser. Ich bin eigentlich überrascht von der Aufmerksamkeit, die es erzeugt hat. Auch Rezensionen in großen Zeitungen. Mhm. Das ist doch eine sehr freundliche Aufnahme. Das hat mich gewundert. Ich habe ja gedacht, das ist jetzt, naja, man kann dieses Thema natürlich auch interessant machen, aber es bleibt recht trocken, gerade weil ein großer Teil der Dokumentation aus Rechts- und Wirtschaftstexten besteht. Da muss man erstmal Geschmack dran finden. Aber das ist natürlich auch der Mühe zu danken und zum großen Teil, die der Verlag darauf verwendet hat, natürlich auch im Lektorat. Und nochmal sagen, meine Frau, die da wirklich einfach einen tollen Beitrag geleistet hat, auch die Henkel-Stiftung, die natürlich mit der Scham- und Medienoffensive dafür sorgt, dass das Buch in ein Scheinwerferlicht gerät, das sonst nicht möglich wäre. Verstehe schon. Das ist schon wichtig natürlich. Ja. Und also was mich eigentlich freut als Büchermensch, also ganz unabhängig von der Medienaufmerksamkeit, ist doch, ich finde, dass es eigentlich ein ordentliches Buch geworden ist. Also mit Farbdruck, ordentlichem Papier, sogar Lesezeichen. Nee. Also das hat man eigentlich gerne. Und insofern bin ich da sehr froh, dass der Verlag sich darauf eingelassen hat. Ja, ich habe es vor mir hier noch in der Hand und es ist gut gemacht. Es ist hat ein wunderbares Coverbild und es passt ja in die ganze Reihe und das macht, da gibt sich der Verlag wirklich sehr viel Mühe und es ist, lohnt sich, das auch anzusehen und es nur auf dem iPad zu haben, wäre mir auch dann an der Stelle zu wenig, muss man sagen, obwohl es natürlich auch seine Vorteile hat. Aber das ist ganz schön. Und ich habe dann zum Schluss noch die allerletzte Frage, die ich stellen würde. Vielleicht macht Ihnen die sogar Freude. Haben Sie eine Frage an den Matthias Pöhlmann, also meinen Co-Moderator, oder an mich? Was würde Sie denn, oder was hat Sie nicht an dem Buch als solchem, sondern an dem Gegenstand Aramäisch am meisten interessiert? Ja, also ich merke, wie bruchstückhaft eigentlich das Wissen ist. Natürlich habe ich auch mit dem Gesenius gearbeitet, mit Wörterbüchern, wo es sozusagen auch einen kleinen Anfang mit Aramäisch gab. Aber mich fasziniert es eben jetzt sehr, diese enorme Quellenarbeit, die sie leisten und dass damit ein Kosmos erschlossen wird, den ich so bisher noch nicht kannte. Vielen Dank dafür. Gut. Gut, vielen Dank, das ist natürlich ein wunderbares Kompliment. Also danach habe ich gar nicht gefischt, wie man im Englischen sagt. Und dann, also der Gegenstand hätte mich mehr, würde mich mehr interessieren als das Buch. Ja. Und das gehört natürlich auch zusammen. Das in der Tat, jemand hat mal gesagt, über die Arbeit mit epigraphischem Material, das ist working with nil data. Mhm. Ja. Aber dann trotzdem, wenn man das menschliche Gehirn drauf loslässt, dann kann man doch mit ein bisschen Glück das eine oder andere finden. Ja, für mich ist es ein Buch unter dieser, in der Reihe, die ich bearbeite, 30 Bücher, mehr oder weniger 30 völlig unterschiedliche Themen. Als ich darauf zukam, wusste ich zwar, was Aramäisch ist, und ich wusste auch sogar tatsächlich die letzten Worte Jesu in Aramäisch, aber vielmehr auch nicht. Insofern war das für mich ganz neu, als ich anfing, mich damit zu beschäftigen, bekam es durchaus super Gestalt. Und ich weiß nicht, ich traue es mich kaum zu sagen, aber ich frage Sie trotzdem mal, kennen Sie zufällig von Karl May das Buch Professor Fitzli-Putzli? Nein, das kenne ich nicht. Das ist eine kleine Geschichte innerhalb einer größeren Geschichte. Und ich finde Sie wie Professor Fitzli-Putzli. Hört sich vielleicht komisch an, aber den habe ich schon immer bewundert, seit ich irgendwie 12 oder 14 bin. Das ist ein Wissenschaftler, so wie ich mir immer einen Wissenschaftler vorgestellt habe. Und wie ich selber gar keiner bin. Ich bin ja auch eigentlich Wissenschaftler, aber wie ich selber keiner bin. Und ich bin begeistert, wie Sie dieses Buch, dieses Thema vorgestellt haben und wie Sie mich als wenig Wissenden damit begeistert haben. Und ich denke mal, so wie ich das sehe, an den Gesichtern der Anwesenden, die Herren und Damen genauso. Wenn ich so ohne, dass ich für den Rest der Woche das Licht gar nicht einschalten brauche. Das ist es ist aber... Es ist aber ehrlich, und genau das sieht ja niemand. Und ich finde es ganz, ganz toll. Und ich habe Aramäisch jetzt mittlerweile ein Bild davon, wie ich nie dachte, dass ich es jemals haben würde. Und ich bin sicher, das geht ganz vielen Leuten so, die dieses Buch in die Hand nehmen, das lesen. Man kann da nichts verkehrt bei machen, denn es sind, so wie Sie sprechen, haben Sie es auch geschrieben. Und nicht irgendwie von irgendeiner gelehrten Position nach unten oder von irgendwie, naja, ich setze mal alles voraus, ihr müsst das doch schon wissen, ja. Nein, es ist ein Buch, das toll ist, das gut in die Reihe passt sowieso und dass es sich mehr als lohnt, anzuhören. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, um dann richtig die Kurve zu dem Abschied zu bekommen, ganz, ganz herzlich bei Holger Gezeller, der das Buch Aramäisch uns vorgestellt hat, mit dem Untertitel Weltsprache des Altertums. Selbst das habe ich ihm jetzt mittlerweile wirklich abgenommen, was er damit meint und was damit auch zu machen ist. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Zuhörenden, bei dir als Co-Moderator und vor allen Dingen bei Ihnen für diese wunderbare 1,5 Stunden, die wir mit Ihnen reden durften. Dankeschön. Ich habe zu danken. Sagen Sie uns doch bitte auf Aramäisch auf Wiedersehen. Also ich würde auch einfach diesen klassischen aramäischen Gruß verwenden. Schlama oder Shlomo, also Wohlergehen, Friede. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.